Hallo und herzlich willkommen zur Episode 75 der Wechselzone Podcast Jungs mit meinem geschätzten Kollegen Adrian. Hi, ich grüße euch. Und mit mir Lukas. Wieder eine vollgepackte Episode am Start, aber Traditionen sollten gewahrt werden. Adrian, wie geht's dir denn? Es läuft alles. Mehr oder weniger gut oder weniger gut, wie das halt so ist. Momentan beruflich stressige Zeit, würde ich mal so sagen. Trainingstechnisch ist alles soweit okay. Wobei ich da auch hier und da mal halt eben wegen Beruf und so weiter Abstriche machen muss. Aber im Großen und Ganzen bin ich halt zufrieden. Ist halt so, das bin ich gewohnt. Von daher, schauen wir mal. In 2 Wochen ist der Swim Run. Im Wasser läuft es ja, ich könnte fast sagen wie im Frühjahr, nicht ganz so, aber fast wie im Frühjahr. Langsam aber sicher komme ich rein und ungefähr auch in die Bereiche von früher. Von daher ist okay, laufen tue ich mich irgendwie schwer. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie im Laufen tue ich mich etwas schwer momentan. Ich habe jetzt noch die eine oder andere Radeinheit mit ins Training eingebaut. Schauen wir mal. Ich freue mich auf die kommenden Wettkämpfe, weil die Monate September, Oktober dürften so die Wettkampfmonate werden dieses Jahr. Bis jetzt war es ja nicht so pralle damit bei mir. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja gut, aber Wettkämpfe legst du ja auch nicht mehr so großen Wert wie früher. Ja, wobei, also dieses Jahr ist schon recht mau, ne? Also ich war Anfang des Jahres in Schleiden und dann hatten wir den Honeybeach Swim Run und das war's so ziemlich, ne? Also das war's dann praktisch. Also musste halt, ne, wegen der Nackengeschichte und so weiter, musste ich halt den Exterra und die Vorbereitungswettkämpfe darauf musste ich halt canceln. Darauf war eigentlich so das erste Halbjahr ausgerichtet. Das ist ja jetzt alles komplett weggefallen. Deshalb habe ich schon richtig Bock auf Wettkämpfe, muss man schon sagen. Also ich bin jetzt so ein bisschen auf Wettkampfentzug und habe dementsprechend richtig, richtig Bock drauf. Deshalb freue ich mich auf den Swim Run und ich habe mich auch so ein bisschen in Wettkampfkalender nochmal umgeschaut. Was könnte ich vielleicht noch mal nehmen? In der zweiten Jahreshälfte gibt es ja noch ein paar Wettkämpfe. Mal schauen. Ich will hier nichts verkünden, weil am Ende sieht es dann doch anders aus, wie so oft bei mir. Aber so ein paar Sachen habe ich noch im Auge. Und ja, mal schauen, wie es läuft. Auf jeden Fall, als nächstes freue ich mich auf den Swim Run in Essen. Ja, ich hätte vorgeschlagen, jetzt mit nach Essen kommen können. Da gibt es ja diese kürzere Runde. Ich glaube, die ist irgendwie 14 Kilometer oder so. Aber ich glaube, an dem Wochenende seid ihr im Urlaub, gell? Ja, wobei ich muss dir sagen, ich habe jetzt nicht so besonders Bock auf reine Laufwettkämpfe. Also da ist es wirklich bei mir so ein bisschen jetzt so die Zeit vorbei. Klar, der Vulkan Trail, so quasi als ein Heimrennen, das nehme ich auf jeden Fall super gerne mit und war auch von Anfang an dabei und so weiter. Und auch deshalb habe ich mir vorgenommen, da jedes Jahr vor der Partie zu sein. Aber ansonsten, ganz ehrlich, ich habe richtig Bock auf so, weißt du, auf diese Multisportgeschichten, wie halt eben Swimrun, Triathlon, auch mal ein Duathlon und sowas. Das reizt mich dann doch mehr. Ja, gut, kann ich verstehen. Bei mir sieht es eigentlich gar nicht so unähnlich aus wie bei dir. Momentan auch so ein bisschen gerade vom Training her, ja, vielleicht auch vom Kopf her ein bisschen Probleme. Es fällt einem noch so ein bisschen zunehmend schwerer. Ich glaube, der Urlaub muss einfach mal kommen. Ich hatte jetzt die längeren Einheiten, von der Zeit her wurde es immer ein bisschen knapper. Gestern zum Beispiel wieder eine der meiner Lieblingsgeschichten, wie jetzt 5 Kilometer in 420er Schnitt. Laufe ich dann immer gerne auf dem Laufband. Hab dann Das gestern gemacht, aber nach dem Training fühle ich mich immer so schlapp und müde. Ja, ich kam jetzt auch gerade vom 16-Kilometer-Lauf. Es geht gerade so, aber man merkt schon so ein bisschen die Müdigkeit. Ja, aber das hat ein bisschen was mit der Arbeit zu tun, wie bei dir. Wir haben sehr, sehr viel zu tun. Ist ja auch Ende des Geschäftsjahres. Da hat man nochmal, ja, wie sagt man so schön auf gut Deutsch, einen Arsch voll zu tun. Ich hatte das vor 2 Wochen das Wochenende eigentlich komplett durchgearbeitet, mit einmal Samstag arbeiten, dann am Sonntag Nachtschicht und dann noch eine sechste Nachtschicht mit dran gehangen. Und ja, das habe ich dann irgendwann ja, auch zu spüren bekommen, muss ich sagen. Also deswegen freue ich mich umso mehr auf den Urlaub, der kurz bevorsteht, und da nochmal ein bisschen Kräfte für Ende des Jahres sammeln. Ja, hört sich doch Ja, gut an. genau. Finde ich auch. Das Gute an der Nachtschicht war, ich konnte die Deutschlandtour verfolgen, die hier durch Montabaur geführt hat. Ich habe in der Tageszeitung hier immer reingeschaut, weil da gab es einen großen Artikel. Da schrieben sie, dass sie um 13:15 Uhr geschätzte Zeit hier in Montabaur durchkommen würden. Und ja, es war perfektes Timing, würde ich sagen. Um 13:15 Uhr kam das große Hauptfeld hier durchgefahren. Aber bevor es soweit ist, kann ich ja mal kurz erzählen. Ich bin so gegen, habe mir Wecker gestellt, bin so gegen 12 aufgestanden, habe mich hier fertig gemacht, bin eigentlich so um 20 vor hier runtergefahren, weil die sind wirklich quasi mitten durch die Stadt gefahren. Und ich kam da an und war total überrascht, dass da überall Autos rumgefahren sind. Also es war nichts abgesperrt, gar nichts. Und ich habe erst mal gedacht, ich wäre an der falschen Stelle oder ich habe irgendwas ja, in der Streckenbeschreibung falsch gelesen oder so, dass es die falsche Straße ist. Aber als ich dann das Auto abgestellt habe und ein Stück Richtung Innenstadt gegangen bin, da standen schon über Polizei und ja, die bekannten Leute, die an den Kreisverkehr und so dann stehen und die Leute durchwinken, dass sie halt nicht in gerade durch den Kreisverkehr fahren, sondern sich darauf einstellen müssen, links und rechts zu fahren. Ja, die habe ich dann gesehen und ja, so kurz vor 1 ging es dann los. Dann hat die Polizei ein Zeichen gegeben und es wurde komplett alles gesperrt. Das war innerhalb von 2 Minuten, war die komplette Straße dicht, es fuhr kein Auto mehr und so. Und ja, so stelle ich mir das nämlich vor, wie bei der Tour de France, weißt du? Da Ja, muss ja auch so sein. Also es ist ja, im Grunde genommen ist es ja das Gleiche, nur halt nicht mit so einem Aufwand wie jetzt bei der Tour de France. Ja, also da haben die echt alles, dann ja, stande man da so, sagen wir, 10 Minuten, und dann kam schon die erste Gruppe, die mit sechs Fahrern, so eine kleine Ausreißergruppe vorbeigefahren sind. Ja, und dann, ja, so 5 Minuten später, so circa Viertel nach, kam das große Hauptfeld, und dahinter nochmal eine riesen Entourage voll Autos. Das war echt extrem, wie viele Autos da kamen. Ja, meine Kollegen von der Staffel vor 2 Wochen, die arbeiten beide in Koblenz und haben mir auch nochmal in die Gruppe ein paar Videos geschickt, aber die hatten das Pech gehabt, dass es halt in Koblenz ja gestartet ist und das Feld einfach nur zusammengefahren ist, wie man es vom Anfang eigentlich kennt. Und ja, da hatte ich ein bisschen mehr Glück hier im Unterbau. Aber ja, es hat mich überrascht, wie locker die hier vorbeigefahren sind, weil es ging ja doch schon einen leichten Berg hoch die ganze Zeit. Von Bad Ems hoch in die Richtung Montabaur und dann ja, immer weiter Richtung Bonn und durch den Westerwald. Ich hätte aber auch das Glück gehabt, wenn ich jetzt nicht im Montabaur, also in der Arbeit gewesen wäre, da sind sie auch vorbeigefahren. Also von daher, ich hätte sie so oder so gesehen. Ja, so viel. Genau. Ja, das ging dann eigentlich quasi. Ganzen Autos waren durch. 5 Minuten später hat die Polizei das wieder freigegeben und alles war wieder beim Alten. Also ich sagte, das war so 20 Minuten, wo kompletter Stillstand war und dann war wirklich alles wieder voll mit Autos und das war schon echt krass. Was eigentlich eine ganz coole Geschichte war. Ich stand ja so ziemlich in der Stadtmitte beim Kreisverkehr und da ist halt auch ein, ja, ich sage jetzt mal, Supermarkt-Ecke. Da sind mehrere und auch ein Solarium und so und ein riesen Parkplatz. Und die Leute kamen da aus dem Supermarkt raus und haben sich gewundert, was hier los ist. Weißt du? Da komplett alles abgesperrt, die konnten nicht raus und die haben erstmal total verwirrt geguckt. Ich habe das fasziniert dahingeguckt, wie die Leute erstmal gar nicht begriffen haben, was hier überhaupt passiert. Na, das war ganz witzig eigentlich. War das jetzt so dein erstes Mal, dass du so Profi-Radsport live gesehen hast? Ja. Okay. Ja, weil, ja, so wie du es erzählt hast, also kam mir das gerade in den Sinn, also aber jetzt im Vorgespräch jetzt gar nicht drüber gesprochen. Ja, also mir ist das auch so bekannt von früher, ne? Anfang 2000, da war ich auch schon öfter was ich beim Rundum Köln oder Eschborn City Loop, was jetzt rund um Henninger Tum früher hieß, oder jetzt Deutschland Tour Anfang 2000, ist ja oft in Nordrhein-Westfalen durch, glaube ich, einmal, ja, doch einmal im Wuppertal auch vorbei, da zu der Zeit, wo wir da oben gewohnt haben. Ja, also das ist mir jetzt nicht unbekannt. Ja, Ja, ich muss ist dazu ganz sagen. nett zu sehen. Je nachdem, wo du stehst, ne, hast du ein bisschen mehr was davon oder halt ein bisschen weniger. Ja, Aber das Ganze ist schon in die Länge gezogen, ne? Also so wie du sagst, mit der ganzen Entourage ist das schon alles, ist das jetzt nichts, was jetzt, so wie du beim letzten Mal gesagt hast, in 5 Sekunden vorbei, sondern das zieht sich doch ein Stückchen. aber ich würde jetzt aber auch nicht extra irgendwo hinfahren, sag ich mal, wenn jetzt hier, wenn die jetzt in Bonn gestartet wären und wären, keine Ahnung, nach Köln gefahren oder so, dann wäre ich jetzt nicht extra nach Bonn gefahren. Jetzt mit der Erfahrung von da sie quasi an meiner Haustür vorbeigefahren sind, hat sich das ergeben, aber jetzt extra dafür irgendwo hinfahren. Es waren eine Viertelstunde und dann sind sie durch und es war jetzt auch nichts, wo du ja, großartig jemanden erkennst oder so. Das ist halt. Ja, dafür ist es zu flach. Was sich halt immer lohnt, ist halt, sich irgendwo wirklich an einen steilen Berg zu stellen, wenn es einen gibt, ne, auf der Strecke. Wenn das Ja. natürlich eine flache Strecke ist oder so, dann klar, dann ist das alles schnell vorbei. Und da erkennst du kaum jemand, ne, wenn sie da mit 40 Sachen vorbeiblasen oder noch schneller. Ja, aber jetzt irgendwie, weißt du, so Richtung Feldberg oder da im Bergischen Land, da in Nordrhein-Westfalen, da gibt es ja auch so ein paar schöne Hügelchen, wo die dann doch etwas langsamer fahren, ne, wo man da schon den einen oder anderen erkennt, wo man da, ja, vielleicht mal ein Stückchen mitlaufen kann. Also ich bin da kein Fan davon. Also das, was man bei der Tour de France sieht, das ist ja schon wirklich der Hammer und überschreitet deutlich die Linie. Aber die fahren alle halt deutlich langsamer, ne? Ja, das ist halt das, wenn sie in die Berge, zum Beispiel Freunde von mir, die haben erzählt, die haben da Verwandte und die fahren jedes Jahr zur Tour de France. Und also wenn ich sowas machen würde, dann würde ich wirklich in die Berge fahren, weil wirklich sich dann irgendwo an die Strecke stellen, wo sie in 5 Minuten oder eine Viertelstunde alles Ja, aber durch das machen ja die ist. Leute. Ja, Wenn die Leute aber. zu Tour de France fahren, dann fahren sie nur in die Alpen oder in die Pyrenäen. Also ich glaube nicht, dass jemand, gut, vielleicht nach Paris oder so, um sich jetzt mal die letzte Etappe anzuschauen, aber ich glaube nicht, dass sich da jemand irgendwo da in Flachland stellt und Oder halt deshalb ans extra nach Ziel. Frankreich fährt. Ja, da kann man auch hin, ja klar. Ja. Ziel- und Stadtbereich, das lohnt sich dann halt auch, das nochmal zu sehen. Ja. Ja, Ja. aber eigentlich sind wir damit ja schon direkt im Thema. Das da nämlich wäre. Genau. Das Thema ist: Kannst du Radfahren? Eine unserer beliebten Serie ist zurück. Genau. Wir hatten ja letztes Jahr ein paar Folgen zu Kannst du schwimmen? Und haben uns mal überlegt, dass wir das Ganze fortführen. Jetzt halt natürlich mit einer anderen Sportart sozusagen, und zwar dem Radfahren. Und ja, Lukas, du hast dir da so einiges an Fragen, an Sachen rausgearbeitet. Genau, ich habe auch noch ein paar Leute mit ins Boot geholt, die auch ein bisschen was von ihren Erfahrungen erzählen, aber dazu kommen wir später mehr. Ich habe überlegt, wir fangen erstmal damit an, mal den Leuten ein bisschen näher zu bringen. Was haben wir denn eigentlich für Fahrräder, beziehungsweise hatten wir für Fahrräder? Denn ich glaube, du hattest schon einige verschiedene Fahrradtypen in deinem Portfolio. Ja, also momentan habe ich eigentlich nur zwei, und zwar ein Rennrad von Specialized und ein Mountainbike, ein Hardtail von Ghost. Genau. Und du hattest auch früher mal ein Triathlonrad. Ja, klar, ja, genau. Zu meinen Triathlon-Zeiten, wo ich dann noch viel aktiver war, auch an Ironmans teilgenommen habe, habe ich mir dann irgendwann ein Zeitfahrrad zugelegt. Damals war das der Roadflyer von Rose. Ich war super zufrieden damit. Es war auch so mit das teuerste Bike, was ich glaube ich, überhaupt. Naja, ne, obwohl nicht jetzt die Bikes, die ich habe, die sind vielleicht sogar noch etwas teurer und auch hochwertiger, würde ich sagen, als der damals. Wobei der halt zu den Zeiten, Anfang 2000 war das, ich glaube, ich habe mir den 2003 gekauft, ein Jahr vor meinen ersten Ironman. Ja, war das schon sehr gut und auch vor allem gut in verschiedenen Testberichten. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden. Ja, dazu hatte ich ja vorher noch ein anderes Hardtail-Mountainbike von Specialized. Ja, Das auch ein habe ich paar, jetzt. das du jetzt hast. Und dann hatte ich ein paar Rennräder auch schon mal in meine Kollektion. Ja, also schon so ein paar Fahrräder gehabt, ja. Ja, also mein, wie ihr schon sagt, ich habe ein Mountainbike und das ist von Specialized, das ist ja deins, das momentan leider, oder ein ehemaliges von dir, das ist leider auch ein bisschen an Altersschwäche leidet. Ich bin ja drauf und dran, mir jetzt eins zu holen. Und ich habe noch ein Ripley, ein Rennrad, das wir zusammen aufgebaut haben. Also ich habe mir damals den Rahmen geholt und wir haben das dann gemeinsam ja, zusammengebaut aus verschiedenen Komponenten. Und ehrlich gesagt, ich habe da immer noch sehr, sehr gute Erinnerungen dran, wie wir da zusammen dran rumgewerkelt haben. Das hat mir damals sehr viel Spaß gemacht und Ja, das hat schon das. Spaß gemacht, das stimmt. Das war auch bei mir immer so ein Ding. Ich wollte immer irgendwie ein Fahrrad irgendwie mir zusammen basteln. Das hat immer so halbwegs geklappt. Ja, aber bei dir die Geschichte mit dem Ridley, das war schon eine coole Sache. Und alles in allem hast du da wirklich gutes Rennrad, ne? Gut, den hast du ja auch schon mittlerweile. Was? 4, 5 Jahre, oder? Ja, doch, 4 Jahre wird es jetzt sein, ne? Ja, Also. aber zu dem Zeitpunkt, als wir es aufgebaut haben, war es was schon auf jeden Fall von den Komponenten schon sehr gut bestückt. Natürlich geht jetzt die Technik schreitet voran, ne? Und so mittlerweile die neuen Rennräder, die jetzt rauskommen, ja, mit der elektronischen Schaltung zum Beispiel und so weiter, aber jetzt auch sonst so von Komponenten, sind schon natürlich dann schon wirklich, wirklich um Klassen besser, sage ich mal. Genau, und hier dazu würde ich gerne den Niklas vom Laufenliebe Erdnuss Racing Team, wie auch immer, würde ich gerne zu Wort kommen lassen, der über sein Fahrrad, den wertgeschätzten Rudi, spricht. Okay, macht's ab. Hallo, ein fröhliches guten Morgen, guten Mittag, guten Abend aus dem Erdnussbutter-Universum in die Wechselzone. Ich bin Niklas und wohne auf dem Erdnussbutterplaneten und habe gehört, hier in der Wechselzone geht es um Fahrradfahren. Und da war es um mich geschehen, denn Fahrradfahren liebe ich. Fahrradfahren ist wirklich, glaube ich, die schönste Sache der Welt. Vielleicht, naja, ein, zwei andere Sachen gibt es vielleicht noch, die noch schöner sind. Aber wirklich Top 3 der besten Sachen, die man machen kann. Radfahren liebe ich auch, glaube ich, schon immer. Ich habe schon als Kind so Radreisen gemacht, mit meinem Papa an so Reiseradwegen, Elbe-Radweg zum Beispiel und Weser-Radweg und was es da nicht alles gibt in In- und Ausland. Deswegen war ich da schon relativ früh begeistert und ja, dann so zu Schul- und Ausbildungszeiten zwar weniger Radreisen gemacht, aber dann aufs Alltagsfahrradfahren umgestiegen. Ja, das ist in Hamburg ganz cool, weil man mit dem Fahrrad eigentlich am schnellsten, meistens am schnellsten, an seinem Ziel ankommt. Ja, Rennradfahren hingegen war nie so meins, einfach weil ich nie eins hatte. Ich bin zwar irgendwie zwei, dreimal, habe ich es ausgetestet, auf dem Rennrad zu sitzen, ist total geil, aber so ein Rennrad, ja, kostet nun ja auch ein paar Euro und das habe ich irgendwie nie ausgegeben. Habe jetzt seit etwas über ein Jahr naja, sagen wir anderthalb Jahren, den hervorragenden Rudi. Rudi ist einfach ein gottverdammter Ehrenmann. Rudi ist mein Fahrrad. Ja, ich weiß überhaupt nicht, doch die Marke ist Fuji, glaube ich. Aber es ist, Fuji ist doch auch eine Kameramarke, oder? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Also bei Markennamen und so komme ich nicht ganz hinterher. Es ist aber das perfekte Fahrrad, denn ich habe eine Mischung gesucht aus Fahrrad, mit dem ich hier in der Stadt in Hamburg gut vorankomme, von A nach B, mit dem ich aber auch längere Touren machen kann und auch ein bisschen schneller als meinen Fahrrädern, mit denen ich vorher gefahren bin. Hat schon ein bisschen dünnere Reifen, hat so Rennradlenker. Das heißt, man kann sich da schon ganz entspannt draufsetzen, auch wenn man irgendwie ein bisschen schneller fahren will oder ein paar Kilometer mehr fahren will. Kann aber vor allem hinten drauf auch Gepäck satteln. Das ist ja, wenn man zur Schule, Arbeit, Uni, wo auch immer hin will, gar nicht so schlecht und ein verdammt guter Mix. Ja, hier in der Wechselzone und auch bei uns bei LLE ist ja auch schon besprochen worden, so mein größtes Erlebnis mit Rudi war auf jeden Fall letztes Jahr, kurz nachdem ich Rudi gekauft habe, die Reise nach Paris. Da bin ich von Hamburg nach Paris gefahren. Das war fantastisch. Und auch genauso aufregend, denn ja, mein größtes Problem, nicht auf der ganzen Welt, aber mein größtes Problem in Bezug auf Fahrradfahren ist, dass ich eine absolute handwerkliche Niete bin und mindestens drei linke Finger habe, drei linke Hände meine ich. Und ja, ein Fahrrad nicht reparieren kann und ehrlich gesagt auch immer noch zu doof bin, Platten zu wechseln. Das muss ich mir mal relativ schnell aneignen, wenn ich weiter so viel Fahrrad fahren will. Da hatte ich auch auf der Tour nach Paris ein Problem, dass ich an einem Sonntagmittag irgendwo auf dem Plattenland bei Oldenburg stand mit einem Reifen, der genauso platt war wie das Land. Und dann Hilfe bekomme von einem lieben Rennradfahrer, der vorbeikam und ja, mir geholfen hat. Ja, das ist auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste nochmal ein bisschen mehr handwerkliches Geschick dafür sammeln. Denn ich plane eigentlich, mir mal auf Dauer ein Rennrad zu kaufen, vielleicht nächstes Jahr. Es ist jetzt so, dass ich bald aus Hamburg wegziehe und ins Siegerland ziehe, das dafür bekannt ist, dass es verdammt bergig ist. Und ich glaube, ich kann nicht mehr ganz so viel Alltagsfahrten mit dem Fahrrad bestreiten. Ja, denn das ist doch ein bisschen anstrengend, da jedes Mal die Berge hochzukacheln, nur um einkaufen oder was anderes machen zu wollen. Ja, und da muss ich mir dann natürlich mal ganz genau überlegen, was ich für ein Rad will, wie viel ich investieren muss, mindestens. Will natürlich auch am liebsten ein Rad für 20.000 Euro, das ist aber nicht ganz so realistisch. Mal gucken, das ist auf jeden Fall spannend. Mein Fazit auf jeden Fall: Radfahren ist das Geilste auf der Welt. Ich bin gespannt auf eure neue Folge. Bis bald! Gut, damit danken wir dir, Niklas, für diese tollen Sprachnachricht. Und ich würde sagen, wir gehen weiter. Wir wollen jetzt gerade so ein bisschen die Rennradarten, also ein bisschen so auf die Unterschiede, welches gibt es noch, außer jetzt die üblichen. Es gibt natürlich, ja, wie wir schon sagten, die Rennräder, die ja sehr leicht sind. Und ich muss sagen, das erste Mal, als ich auf dem Rennrad war, war ich fasziniert, wie weit man mit einem, ja, Pedal, Tritt kommt. Also das finde ich ist so ein Merkmal für mich für Rennräder. Wie ist es so bei dir? Okay. Keine Ahnung, habe ich mir jetzt so nie so darüber Gedanken gemacht hätten. Ich meine, es ist natürlich schon, es gibt gravierende Unterschiede, ne? Also das ist wirklich so, dass je mehr Geld du rein investierst, umso ja, hochwertiges und richtig auch schnelles Fahrrad hast du. Wenn du was, was ich einen leichten Carbonrahmen hast und dazu wirklich sehr schöne oder wirklich teure Hochprofilfelgen und so weiter, was wirklich sehr viel ausmachen, dann ja, dann rollt sich das natürlich auch dementsprechend. Ne? Das ist das, wenn du jetzt, sage ich mal, von so einem Discounter-Fahrrad auf so ein, ja, auf so eine richtig teure Rennmaschine steigst, dann merkst du den Unterschied gewaltig. Ja, aber ansonsten. Ja, ich Fällt mir finde nichts anderes aber auch ein. an Rennrädern finde ich auch sehr ja cool eigentlich, da es ja so leicht ist und es ist halt wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn du, sag ich mal, normales Fahrrad jetzt fährst oder ein Mountainbike fährst und wenn dann Rennrad fährst, wie gut und leicht du vorankommst einfach. Das ist das, was ich so bei den Rennrädern auch sehr, sehr schätze. Ist halt ein bisschen doof, dass du halt nur auf der Straße fahren kannst und ja. sich das jetzt über die letzten Jahre eigentlich mit ja, Fahrrädern und Autos ja, immer mehr so verhält wie Katze und Maus, sag ich jetzt mal. Ja, wobei, und da wären wir wahrscheinlich schon beim ersten Punkt. Also, du musst ja jetzt heutzutage nicht unbedingt mit dem Rennrad Straße fahren. Also, heutzutage gibt es ja genug andere Arten von Rennrädern, mit denen du auch Offroad gut fahren kannst. Klar, ja, hat man ja zum Beispiel auch beim Licher Triathlon gesehen, wenn Leute mit Rennrädern kommen, sich einfach nur an andere Reifen aufziehen und dann da schön über die Schotterpiste drüber hacken. Ja, und zwar im Speziellen meine ich jetzt hier, oder meinen wir jetzt hier Cyclocross-Fahrräder, die wirklich ne, reine, sag ich mal, Sportfahrräder sind. Es sind ja jetzt, ein Cyclocross-Fahrrad ist jetzt kein Fahrrad für jetzt für lange, gemütliche Touren, sondern eher schon was für wirklich schnelle, relativ kurze Wettkämpfe, mit denen man schön durch wirklich Offroad durch die Pisten rasen kann. Und dann gibt es natürlich jetzt neuerdings, der Trend kam jetzt, wie so vieles andere, aus Amerika rüber zu uns geschwappt, seit vielleicht so, ich weiß es nicht, seit ein paar Jahren, 2, 3 Jahren höchstens mal, werden die Gravelbikes immer mehr populärer und erfreuen sich sehr, sehr große Beliebtheit. Das ist dann etwas andere Art von Offroad-Bike, wo die Rennradgeometrie etwas entspannter ist, man so ein bisschen ja, entspannter drauf sitzt und ja, ein Gravelbike ist eher was für lange Touren ausgelegt. Natürlich kannst du damit auch Cyclocross fahren oder Cyclocross-Wettkämpfe, aber ja, dafür ist er in erster Linie jetzt nicht ausgelegt. Ja, was ich jetzt, oder wenn man jetzt mal sich so ein Rennrad oder ein Cyclocross oder ein Gravelbike im Internet mal so anguckt, dann wird man sehen, dass man eigentlich fast kaum Unterschied merkt und es auch jetzt auch bei der Recherche für diese Folge ich oft auch Fragen gelesen habe: Cyclocross und Gravelbike, wo ist da der Unterschied und so. Also, das ja, waren ein paar witzige Artikel von wegen, dass Gravelbike einfach nur irgendwas Neues wäre, damit sie wieder Geld machen können, aber naja. Naja, so ganz ist es aber nicht. Also es gibt schon Unterschiede. Natürlich ist es für einen Laien oder auch manchmal ja, für jemand, der schon irgendwie Rennrad fährt oder so, ist es nicht einfach, sofort da Unterschiede zu erkennen. Aber sobald du jetzt irgendwie drauf sitzt, dann merkst du das schon. Ne? Also die Gravelbikes, die haben schon etwas, wie gesagt, eine entspanntere Geometrie. Ne? Die Cyclocross-Räder, die sind halt auf Speed bzw. auf Racing ausgelegt. Ne? Da gibt es halt Unterschiede beim Sitzrohrwinkel. Ja, beim Steuerwinkel ist etwas steiler. Ne? Dadurch hast du eine bessere Wendigkeit. Die Steuerrohre sind manchmal länger, was eine aufrechte Sitzposition erlaubt. Ja, das sind halt so diese Kleinigkeiten, die man so auf den ersten Blick nicht sieht. Ne? Die Bereifung ist auch etwas breiter. Ne? Ja. Da hast du diese sogenannten Semislicks drauf. Dadurch kannst du besser auch auf der Straße rollen damit. Ne? Der Gravelbike ist ja für beides ausgelegt: Straße und Schotter und Wald. Das ist ja beim Cyclocross eher wirklich nur auf Offroad ausgelegt. Genau. Komm, dann gehen wir weiter zu. Ich habe das jetzt mal zusammengefasst: Triathlonräder und Zeitfahrräder. Da auch auf den ersten Blick sehen sie sich fast ähnlich. Wo machst du da den Unterschied? Zwischen Triathlonrad und Zeitfahrrad? Ja. Ja, also ich finde, ein Zeitfahrrad hast du halt auch nochmal, wenn du jetzt drauf sitzt, nochmal eine ganz andere Ergonomie. Also du hast mehr. Einen besseren, wie heißt Windschatten? Naja, Windschatten nicht. Weißt du, was ich meine? Wenn dass der Wind besser an dir vorbeigeht, du sitzt anders auf den Fahrrad als jetzt auf dem Triathlonrad und der Rahmen und also wenn du jetzt zum Beispiel beim Jan Frodeno oder Patrick Lange guckst, die haben ja diese Zeitfahrräder, diese mit diesem breiten, länglichen Rahmen und ja, ein Triathlonrad, finde ich, ist halt mehr so ein. Die haben diese kürzeren Rahmen, wenn man von der Seite drauf guckt. Naja, aber ich will das jetzt, ich weiß es nicht. Also, ich würde es eher unterscheiden zwischen Rennrad und Zeitfahrrad. Also, ein Zeitfahrrad ist ein Zeitfahrrad. Also, die Radsportler, die benutzen fast gleich, naja, vielleicht die Ironman-Athleten, die Räder sind vielleicht ein Tick anders. Auch so, ja, dadurch, dass sie halt viel länger damit unterwegs sind, gibt es da halt natürlich so ein paar Gimmicks, ne, wie jetzt irgendwie so diese Behälter für Flüssigkeit oder für Gels und so, die sind ja, das ist ja jetzt alles im Rahmen versteckt. Das braucht ein Zeitfahrrad also so ein Radprofi braucht das jetzt natürlich nicht. Weil die viel kürzer damit unterwegs sind. Aber im Großen und Ganzen ist ein Zeitfahrrad ein Zeitfahrrad. Also die sind beide die sind beide recht, ne, aggressiv darauf ausgelegt, sich gut im Windschatten verstecken zu können auf dem Fahrrad, ne? So das ist so das Thema Aerodynamik, ne? Ja, also dann hast du halt ein Rennrad. Also ich würde eher sagen, nicht jeder, der ein Triathlon macht, braucht ein Zeitfahrrad. Okay. Aber anders gefragt, würdest du sagen, wenn, okay, Anna, ich frage mal anders. Ich spekuliere damit, irgendwann mal in der Zukunft vielleicht mal einen Ironman zu machen. Würdest du sagen, ich brauche unbedingt dafür dann ein Triathlonrad? Ich würde schon sagen, ja, denn ich glaube, es hängt auch davon ab. Also es gibt genug Leute, die fahren auch mit Rennrädern in Ironmans, und das hängt auch so ein bisschen auch von deiner Zielsetzung ab und auch davon, ja, bist du bereit, da wirklich richtig Geld in die Hand zu nehmen, weil Zeitfahrräder kosten richtig Asche. Und willst du, was ist so dein Ziel? Ne? Bleibt es bei dem ein Ironman? Hast du vor, danach noch was zu machen, Mitteldistanzen, noch weitere Ironmans? Oder sagst du einmal und dann reicht es mir? Dann kannst du auch mit gutem Rennrad und Aufsatz, länger Aufsatz, wenn du jetzt auch noch bereit bist, da für eine Sitzoptimierung auch noch so ein bisschen Geld zu investieren, dann würde ich sagen, reicht es auch aus. Ja, wenn du jetzt sagst, okay, ich will jetzt so das Beste aus mir rausholen bei einem Ironman und ich würde auf jeden Fall noch weiter Triathlons, längere Triathlons machen, dann und habe auch das nötige Kleingeld, dann klar, dann auf jeden Fall Zeitfahrrad. Denn das macht sich auf jeden Fall in der Zeit bemerkbar. Ja. Judy, ich würde sagen, gehen wir mal weiter zu den Mountainbikes. Vielleicht einen der beliebtesten, ja, Fahrradarten, würde ich mal behaupten, überhaupt. Weiß ich nicht, weiß Meinst du ich nicht. nicht? Ich Also ich. glaub, Rennräder werden mehr verkauft als Mountainbikes. Ich finde aber, Mountainbikes sind halt, also auf dem Mountainbike kannst du zum Beispiel auch auf der Straße fahren, wenn du Bock hast, oder du fährst einfach mal rechts in den Wald einfach rein. Ne? Das ist halt, finde ich, auch so ein Vorteil. Du bist halt flexibler und ja. Ja, kannst du jetzt mit Gravelbike auch. Okay, da hast du recht. Aber gut, ist vom so viel, ja, vor ein paar Jahren gab es sowas wie Gravelbike ja noch gar nicht wirklich. Und ja, na gut, es gab ja noch diese Cyclocross-Räder. Aber trotzdem, ich finde, ja, gerade jetzt Mountainbike, für mich persönlich, ja, ich sag mal, meine Lieblingsrubrik, da ich einfach flexibler bin und es macht einfach auch Spaß, die Pisten einfach runter zu brettern, über Stock und Stein, so wie man Bock hat. Und ja, von daher. Ja, da hast du schon recht. Also ein Mountainbike ist schon sehr spaßig. Wobei ich muss dir sagen, bei mir ist das so, ja, so wechselhaft. Ja, also es gibt Zeiten, da fahre ich sehr gerne ein Rennrad. Wobei, das hatten wir auch einer der letzten Episoden, dass ich auch jetzt nach kürzester Zeit schon mal ein paar Begegnungen mit Autofahrern hatte auf der Straße, wo ich mir gedacht habe, meine Fresse, kotzt mich das alles an hier. Mit Mountainbike hast du sowas natürlich im Wald nicht, ne? Wobei es gibt ja auch in Deutschland Gebiete, wo man auch so mit Förstern und irgendwelchen Gesetzen zu kämpfen hat, wo man halt nicht in bestimmten Waldgebieten fahren kann. Da gibt es auch so ein bisschen Probleme, aber alles in allem hast du recht. Also es ist schon sehr spaßig, ne? Also ich liebe es auch mit meinem Mountainbike hier gerade mal im Taunus. Mountainbike zu fahren, das macht ja richtig, richtig Bock. Ja, also beides hat natürlich was, ne? Also ich bin, wie gesagt, ich bin da sehr, sehr, sehr wechselhaft. Ja, okay, ich muss jetzt nochmal hier kurz eine kleine Geschichte zu Mountainbike erzählen. Und zwar am Wochenende war das, also jetzt am Samstag, da das Geschäftsjahr vorbei ist, kann man sich vielleicht mal merken demnächst, ist bei Canyon immer so Tag der offenen Tür, da kann man hin und die verkaufen dann halt auch Räder, die jetzt, keine Ahnung, einen Kratzer hatten und vom Kunden zurückgeschickt werden. Die gibt es dann im Outlet günstiger. Ja? Leider gab es für uns nichts, zumindest nicht, dass wir wollten. Die Ausbeute dort war nicht so hoch. Aber wir haben uns mal so eine Führung durchs Gebäude geben lassen und so. Und da haben sie auch halt ein bisschen drüber gesprochen, zum Beispiel, dass sie die Gabeln, die ja, ich glaube, fast zu 90% bei Mountainbike aus Carbon sind, dass sie zu 100% geprüft werden und so. Und das war halt auch sehr interessant. Und da gab es zum Beispiel auch, wenn man jetzt heutzutage ein Mountainbike kauft, die haben vorne fast gar keine, also gar keine Schaltung mehr eigentlich. Also die haben vorne noch ein Ritzel. Und dafür hinten umso mehr, ja, damit du quasi die ja, das vordere Ritzel einfach nicht mehr brauchst und nicht mehr so oft hin und her schalten kannst, sondern du schaltest nur noch auf einer Seite. Und ja, ich finde das eigentlich sehr interessant, oder ich fand das da sehr interessant, dass es dahin so ein bisschen geht, ja? Dass es vorne halt nicht mehr so viel zu schalten gibt, sondern eigentlich nur noch hinten das aufgefangen wird dadurch und das, dann, ja, der gesamte Ritzelaufbau hinten einfach nur sehr überdimensional aussieht, sage ich jetzt mal, war ganz interessant. Und was jetzt auch neuerdings, ja, ich sag mal, im Kommen ist, die haben diesen Downhill-Sattel. Kennst du den? Also auf den Knopfdruck kannst du den Sattel quasi ganz runter machen, so dass du quasi, wenn du jetzt ganz steil Downhills fährst, dass der Sattel nicht stört, sondern dass der einfach unten ist, quasi gleich mit dem Rahmen. Okay, ne, das also war mir jetzt bis jetzt nicht bekannt, ne. Ja, also das fand ich auch ganz interessant, aber gut, da, ich glaube, wenn du in den Alpen fährst oder sowas, wird das dann interessant, weil wie man dann halt weiß, wenn man jetzt eine, keine Ahnung, wenn ich jetzt so 14% oder sowas runterfahre und du würdest gerne halt ein bisschen mit dem Arsch nach hinten gehen oder so, dann stört halt der Sattel und so kannst du den halt wegmachen, beziehungsweise runtermachen und kannst dich halt weiter tiefer setzen. Ja, das ist halt eine schöne Spielerei. Ja, wie du auch sagtest, es gibt ja diese mechanischen Schaltungen, die dann halt auch ja, mithelfen, dann zu schalten sozusagen, was auch eine sehr schöne, aber auch sehr kostspieligere Spielerei ist, würde ich mal sagen. Ich habe mal gefragt und der sagte, allein das kostet schon 3000 Euro. Ja, gut. Ja. Was mir in den letzten Jahren am meisten, also die Frage, die in den letzten Jahren am meisten gestellt wurde in Bezug auf Mountainbikes, sei es denn auf der Arbeit oder auch sonst so von Leuten, die jetzt nicht allzu viel damit am Hut haben, ist, was ist der Unterschied zwischen einem Hardtail und einem Fully? So auf dem ersten Blick natürlich ist das für die Leute erkennbar, aber viele können damit halt nicht insofern nichts anfangen, als sie nicht wissen, wofür brauche ich das eine und wofür brauche ich das andere? Wieso wird da unterschieden? Ne? Und vielleicht sollten wir da darauf noch mal kurz eingehen. Ja, wo es halt da die Unterschiede gibt. Also so, ich versuche es einfach mal ganz kurz zu machen. Ich schätze mal so, dass viele unserer Zuhörer werden sich ja mit diesem Thema auch auskennen, aber vielleicht der eine oder andere nicht. Ja, also Hardtail, das ist so das Ursprungs-Mountainbike, ne? Also zuerst gab es halt den Hardtail, ne? Einen starren Rahmen sozusagen. Genau. Also ich wollte gerade jetzt darauf kommen. Also der größte Unterschied zwischen den beiden ist halt, dass ein Fully hinten einen Dämpfer hat, ne? Der hat eigentlich nur das Vorderrad ist gedämpft, ne? Sonst ist der Rahmen an sich, ja, wie du sagst, starr. Ne? Ja, also ein Hardtail ist auf jeden Fall deutlich leichter als ein Fully. Ist auch oft deutlich billiger als ein Fully. Und ja, um jetzt genau darauf einzugehen, wofür brauche ich einen Hardtail? Ne? Also in erster Linie, um zu fahren auf gut befestigten, ja, Waldstraßen, Feldstraßen, Forstwegen, ja, ab und zu auch mal Downhills und Single Trails. Und das ist halt so der Unterschied, beziehungsweise so das, wofür dann irgendwann die Fullies ja, entstanden sind, ist, dass man einfach mit einem Fully viel besser die Single Trails und ja, unbefestigte Wege runterkommt. Ne? Also das Fahren im mehr so flacheren Terrain, also zwar Offroad, aber mehr so flach, ist mehr so Hardtail-Geschichte. Und wirklich, was jetzt so wirklich dann irgendwann so bergig, trailig wird, das ist dann eher ja, Fully. Und der hat einfach ja, der hat eine bessere Traktion, bessere Stabilität, ne? Und dadurch ergibt sich einfach eine bessere Geschwindigkeit im schwierigen Gelände. Ja, dadurch, dass du halt doppelt gefedert bist auf dem Fahrrad, ne, wird ein Schlagloch oder werden diese Unebenheiten nicht mehr so spürbar wie bei einem Hardtail. Nochmal ganz kurz, also wie gesagt, die Vorteile, die du halt hast beim Hardtail, die sind zum einen auch halt der Preis, ne, weil das spielt für viele auch eine Rolle. Der ist halt nicht so schwer wie ein Fully. Dagegen hast du zum Beispiel der Fully, der hat viel bessere Traktion. Du bist dann mit dem Fully irgendwie in dem schwierigen Gelände einfach schneller. Ne, hast auch viel mehr Kontrolle, viel mehr Kontrolle bei so schwierigen Gelände. Die Nachteile sind dann natürlich, ne, das Ganze kostet. Und was man nicht vergessen darf, so ein Fully braucht viel mehr Pflege. Ne, das ist dann natürlich viel aufwendiger. Ja. Ja, das vielleicht dazu. Ja, also ich persönlich präferiere eher zu so einem Hardtail. Ich bin auch der Meinung, so ein bisschen, jetzt, wo ich jetzt hier rumfahre, brauche ich auch nicht unbedingt einen Fully. Ja? Also ich fahre dann doch schon so die normaleren Waldwege. Wenn du jetzt so ein bisschen im alpinen Bereich wirklich unterwegs bist, wo dann wirklich, keine Ahnung, Stein auf Stein auch kommt oder so, dann wird es, glaube ich, dann doch schon, ja. Da bräuchte man doch schon eher einen Fully und dann fühlt sich es wahrscheinlich besser an. Ich habe ja, als wir ja, diesen kleinen Urlaub hatten in Kell am See, da hatte ich ja auch einen Fully gefahren, aber da hatte ich auch nicht so wirklich den richtigen Untergrund dafür, um das wirklich mal zu testen. Dazu hat sich, fand ich einfach für diesen, ja, normale ja, Waldstraße einfach viel zu viel auch bewegt und das hat mich ein bisschen genervt auch. Und ja, also ich muss sagen, da muss jeder selber wissen, aber ich persönlich bin auch der Meinung, also jetzt hier in der Gegend, wo ich rumfahre, brauche ich auch keinen Hardtail, das schaffe ich, kein Fully, also das schaffe ich auch alles mit dem Hardtail und ja, viele meiner Freunde, die auch Mountainbike haben eigentlich meistens einen Fully, die präferieren heutzutage mehr zum Fully als zum Hardtail. Wie ist das so bei dir? Oh, das ist unterschiedlich. Ja, wobei, ja, vielleicht ja, es tendiert mehr zum Fully ja schon, aber es gibt ja auch einige hier, die mit einem Hardtail fahren. Ich würde sagen, also die jetzt, sage ich, mal ausschließlich oder zum größten Teil jetzt irgendwie Mountainbiker sind oder auf dem Mountainbike unterwegs, die fahren Fully. Wiederum, ja, ob jetzt Triathlet oder jetzt irgendwie jemand, der neben Mountainbike auch ein Rennrad fährt, hier, der fährt dann eher ein Hardtail. Ich persönlich bin auch ein großer Hardtail-Fans und Fan und bin da eigentlich so wie du, jemand, der sagt, ja, also für das, was ich hier fahre, reicht mir das. So viel fahre ich jetzt auch nicht im Jahr. Allerdings bei dem einen oder anderen Wettkampf, ich erinnere mich da an Schleiden, da hätte ich mir gewünscht, ich hätte einen Fully. Denn also die Strecke war ja schon ziemlich heftig und ja, ein Fully wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Wobei, wie gesagt, auch mit dem Hardtail ist er halt machbar. Man muss halt wissen, was man will, ne? Und man muss halt wissen, ja, was sind meine Ziele? Bin ich bereit, da jetzt ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen? Und bin ich auch bereit, beziehungsweise ja, kümmere ich mich genug um das Fahrrad? Da kommen wir auf jeden Fall nochmal später nochmal auf das Thema Pflege. Denn ein Fully braucht deutlich mehr Pflege als ein Hardtail. Ich meine, ein Fahrrad an sich braucht Pflege, ne? Aber ein Fully, da ist halt ein bisschen mehr was, worum man sich einfach kümmern muss, Ja. als jetzt beim Hardtail. Aber du hast auch was Wichtiges angesprochen, und zwar das Geld. Also das ist wirklich, wirklich Ja, ein das ist ein richtiger großer großer Unterschied. Unterschied. Ja, Ja, ist ein großer das Unterschied, ja, auf jeden da Fall. muss man schon dann wissen, ob man das wirklich, wirklich braucht für das Geld, was man dann Also. investiert. Und du sagst ja selber, du fährst selber nicht so viel, aber ja, wenn ich jetzt natürlich jetzt, keine Ahnung, 2 Drittel meiner Saison einfach nur am Fahrrad sitze und dann halt auch solche schwierigen Gelände fahre, dann würde ich es vielleicht sogar machen, aber ehrlich gesagt, ja, da bin ich zu sehr hier und da mal unterwegs im Wasser oder auch mal zu Fuß. Von daher lohnt sich für mich einfach ein Also Hardtail. Also. ich sag mal so, würde ich jetzt irgendwo im Vogelsberger oder im Taunuskreis leben und da in den Waldgebieten unterwegs sein, dann würde ich mir stark überlegen, tatsächlich auch einen Fully zu kaufen. Gerade jetzt Feldberg, Altkönig im Taunus und so, das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut dafür. Und da ist man in den Gebieten, wo man das gut ausnutzen kann. Also natürlich vorausgesetzt, ich wäre jetzt viel auf dem Mountainbike unterwegs gewesen. Ne? Wie gesagt, ich bin da wirklich sehr schwankend. Ne? Also man macht es mir mehr Spaß auf dem Rennrad, dann wiederum auf dem Mountainbike. Von daher bin ich eigentlich mit dem Hardtail gut bedient. Und es gibt ein gutes Sprichwort: Kauf dir lieber ein gutes Hardtail als ein schlechtes Fully. Weil wenn du jetzt ein Hardtail hast, der jetzt was weiß ich 1.500 € kostet, dann kriegst du schon was Vernünftiges. Aber für das Geld kriegst du meistens keinen guten Fully. Ja, das stimmt. An dieser Stelle passt eigentlich perfekt die Sprachnachricht vom Flo, vom Schnaufcast, aber bevor es soweit ist, wollte ich dich nochmal fragen, du verfolgst ja die Xterra-Szene sehr, mit was fahren die da so? Hardtail oder Fully, weißt du das? Oh, also das ist vielleicht auch sehr streckenabhängig. Das ist ja auch bei den Mountainbike-Profis auch so. Die haben beides. Ne? Die kriegen das ja von den Sponsoren, die Fahrräder, und die haben ja beides. Also, aber ich würde sagen, schon auch da schon eher Fullies. Aber variiert halt je nach Strecke. Ja. Judy, dann lassen wir mal Flo zu Wort kommen, der seine Meinung zu, ja, der auch mal ein bisschen seine Fahrräder schildert und warum er sich dafür entschieden hat. Mats ab! Ja, hallo liebe Wechselzone und liebe Wechselzone-Hörer. Der Lukas hat mich gefragt, ob ich nicht ein bisschen was zu meinen Fahrrädern oder meinem Fahrrad erzählen möchte. Das mache ich gerne. Dazu muss man wissen, dass mein allererstes Fahrrad, das ich mir jemals gekauft habe, ein Fixed-Gear-Rad war, also eine Art Bahnrad. Das habe ich mir damals kurz nach dem Studium von meinem ersten Gehalt gekauft, einfach um damit auf die Arbeit zu fahren und so Alltagserledigungen damit zu machen. Und habe dann gemerkt, dass Radfahren mir Spaß macht, aber ich habe absolut kein Talent fürs Radfahren. Also ich bin kein schneller Radfahrer und nicht sehr ausdauernd, aber ich fahre gern Rad. Also ich mache es einfach gern. Und mit dem Rad fahre ich auch heute noch ins Büro. Jeden Tag inzwischen wieder, seit ich wieder in der Stadt arbeite. Und so spule ich da schön jeden Tag meine 6 Kilometer drauf. Und Es leistet mir treue Dienste. Ich musste jetzt gerade mal die Laufräder wechseln, aktuell vorgestern, weil ich mir schon vor 3 Jahren mal in einen ordentlichen Achter reingefahren habe, weil in Bamberg, wo ich ja wohne, gibt es sehr viel Kopfsteinpflaster und mit den schmalen Deep V Fixie-Rennradrädern bin ich da schön drin hängen geblieben und habe mich einmal über den Lenker gelegt und seitdem waren Achter drin und ja, nachdem dann ein Schlauch geplatzt ist und eine Speiche rausgefallen ist inzwischen, ist das so nötig gewesen, da mal ein bisschen Ersatzteile reinzustecken und habe jetzt, glaube ich, 150 Euro an Ersatzteilen reingesteckt, aber dafür, dass das Rad mal 500 Euro gekostet hat, tut es mir treue Dienste, aber es ist ein ganz normaler Stahlrahmen und halt Eingang, feststehendes Ritzel, was vielleicht für viele komisch ist, aber dadurch hat man keine Bremse am Rad und steuert seinen Freilauf und hat keinen Freilauf und steuert seine Geschwindigkeit komplett über die Trittfrequenz, was ein ganz geiles Training auch für die Beine ist, weil du ja auch, wenn du bremst, Energie reinsteckst und nicht wie beim Rennrad oder beim Rad mit Leerlauf dann mit der Hand bremst, sondern du bremst mit den Beinen und du beschleunigst mit den Beinen, also du hast quasi doppelten Kraftaufwand. Macht aber auch richtig Spaß, mit dem Fahrrad auf der gerade Strecke zu machen, wirst richtig schnell wegen der direkten Übersetzung. Allerdings ist meine Übersetzung so, dass es eher für den Stadtverkehr ausgelegt ist. Deswegen bei 45 ist dann Schluss auf der Geraden. Da trittst du dann quasi leer und verbläst unheimlich viel Energie, einfach nur um das Tempo zu halten. Aber so ist es eben. Und dann habe ich noch ein Mountainbike. Das ist ein Hardtail von GT. Also das ist ein Radhersteller, ich würde sagen, im unteren Preissegment. Das habe ich mir vor 3 Jahren gekauft. Einfach weil ich was wollte, mit dem ich auch mal in den Wald kann und Bock hatte, auch irgendwie Mountainbike zu fahren, weil ich ja durchs Trailrunning dann auch eher so die Affinität zum Mountainbike habe. Damals hatte ich nicht so viel Kohle, wollte aber ein Rad und habe ich mich ein bisschen umgeguckt und dann war das im Angebot, hat 500 Euro so um den Dreh gekostet. Ist ein Alurahmen, hat eine Federgabel, die eigentlich immer zu ist. Ich glaube, inzwischen ist sie sogar kaputt, aber ich habe die eh nie offen. Also ich fahre eigentlich immer mit geschlossener Gabel. Deswegen wird mein nächstes Fahrrad tendenziell, also ich bin gerade auch wieder am Deichsel wegen neuem Fahrrad, weil ich ja das Bikepacken für mich entdeckt habe. Also Bikepacken klingt jetzt komisch. Backpacken, ja, genau. Es hat nämlich was mit Wandern zu tun. Also Bikepacking ballerst ja eben spezielle Taschen oder müssen nicht mal spezielle Taschen sein. Du kannst auch mit dem Rucksack fahren, aber das ist halt sehr unbequem. Ich habe so ein paar Bikepacking-Taschen, wo man einen an die Sattelstütze macht, einen in den Rahmen und eine vorne am Lenker. Und da knallst du dein Camping-Equipment rein und dann fährst du mit dem Rad los. Und wenn du keinen Bock mehr hast zu fahren, dann schlägst du irgendwo dein Camp auf oder halt auf einem Campingplatz. Und am nächsten Tag fährst du weiter. Das habe ich so ein bisschen für mich entdeckt. Und deswegen wird mein nächstes Rad wahrscheinlich ein Bikepacking-Rad, aber auch wieder ein Mountainbike, also es gibt auch, natürlich gibt es da genug Gravelbikes und solche Geschichten auch, wobei ich noch nicht weiß, vielleicht wird es auch ein Gravelbike. Ich bin da noch hin und her gerissen, momentan kann ich mir es eh nicht leisten und auch jetzt mit dem kommenden Herbst macht es nicht viel Sinn, weil dann ist nichts mehr mit Campen. Aber mein nächstes Rad wird tendenziell eher so was für Bikepacking sein, beziehungsweise dann auch wieder eine Mountainbike-Geometrie, aber mit einer starren Gabel. Und Hardtail, weil ich fahre keine Downhills, ich fahre keine alpinen Etappen, sondern ich fahre halt einfach gerne im Wald und dann auch mal so einen flowigen Singletrail, aber alles andere würde sich für mich nicht lohnen und ist einfach nur ein Verschleißteil, das ich nicht mag, dass ich mich darum kümmern muss. Und weil meine Prämisse auch immer ist, ich muss irgendwo draußen auch was reparieren können, deswegen tendiere ich auch dazu, keine Scheibenbremsen mehr benutzen, sondern ganz normale, wie wir sie von anderen Rädern kennen, mit Bremsbacken. Und weil die kann ich unterwegs leichter reparieren als eine Scheibenbremse. So, jetzt haben wir ein bisschen was von meine Räder erzählt. Meine Räder, wir haben, weil wir so eine Sportlerfamilie sind, haben wir natürlich noch ein paar mehr Räder in der Garage stehen. Also ich habe dann noch so ein alten Schinken von meinem Papa, den ich benutze, wenn ich abends irgendwie in die Stadt gehe und da kein teures Rad rumstehen lassen will. Dann hat meine Freundin noch eine Zeitmaschine, weil die früher Triathlon gemacht hat, aber kann ich euch gar nicht sagen, von welcher Firma die ist. Die hängt auch momentan am Haken, weil ich glaube, irgendwas ist kaputt und es sind keine Pedale dran und sie macht auch gerade nichts in die Richtung, deswegen ist es außer Betrieb gesetzt. Und dann hat natürlich meine Freundin und unsere Tochter noch jeder ein Mountainbike, dass wir zusammen dann auch mal ein bisschen ausfahren können, was eigentlich ganz cool ist. Letztes Jahr hatten wir unsere Mountainbikes mit im Urlaub und sind damit auch einmal an den weit entfernten Strand gefahren, aber Ja, wenn jemand wie ich gerne Tempo macht, dann ist das mit der Familie immer so ein bisschen schwer. Und ich kann einfach auch nur mein Tempo und das ist im Normalfall schneller als gemütlich. Und ja, das war so viel. Ich fahre mit Klicks. Zudem auch mein Mountainbike. War dem gegenüber auch immer skeptisch. Wie ich letztes Jahr meinen ersten Triathlon gemacht habe, musste ich ja, also bin ich ja den Triathlon auch mit dem Mountainbike gefahren, weil ich kein Rennrad habe. Und habe mir damals dann Klickpedale und von Shimano Klickschuhe gekauft. Und eigentlich fühlt sich seit dem Fahrradfahren ohne Klicks für mich sehr komisch an. Wenn ich morgens auf die Arbeit fahre, fahre ich natürlich nicht mit Klicks, sonst müsste ich ja nochmal Schuhe mitschleppen und das finde ich sehr nervig. Aber Fahrradfahren mit Klicks macht richtig, richtig Spaß. Ja, und dann sage ich jetzt mal Tschüss und danke für die Anfrage. Euer Flo vom Schnaufcast. Guckt da mal vorbei, da habe ich auch kürzlich auf dem Blogpost über Bikepacking geschrieben. Und bis bald. Tschüss. Gut, Dankeschön Flo für deine coole Nachricht. Er hatte was ganz Cooles angesprochen und zwar Bikepacking. Hast du dich damit schon mal ein bisschen auseinandergesetzt? Wäre das was für dich? Nein, nein, also nein, im Sinne von, ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt und ja, eigentlich so mit Flo, ja, habe ich da ein bisschen mehr Einblick reinbekommen. Ne? Der schreibt da einiges zu, der hat da ja auch schon einige Touren hinten unternommen und erzählt ja auch einiges zu. Aber in der Vergangenheit, nee, eigentlich wenig Kontakt dazu gehabt. Ja. Ja, ich habe eigentlich auch mich damit noch gar nicht so auseinandergesetzt. Ich habe das auch bei ihm so ein bisschen erst mitbekommen und ja, also ich würde sagen, es reizt mich sogar ein bisschen irgendwann mal Ja, ist vielleicht. bestimmt eine coole Geschichte, klar. Ja. Natürlich so mit dem Rennrad, Gravelbike, wie auch immer, schön vollgepackt irgendwo in der Natur zu campen. Es ist klar, ist eine coole Sache, auf jeden Fall. Ja. Man muss natürlich ja, die Zeit haben und wenn man ungebunden ist, keine Kinder hat und so, ist es vielleicht etwas einfacher. Wobei, natürlich könnte ich auch hier mal fürs Wochenende weg oder so, ist ja, aber ja, mir schon cool. Aber wie gesagt, es ist halt, also zum Beispiel momentan wäre es absolut unmöglich, ne? Also das wäre absolut unmöglich, jetzt einfach zu Hause zu sagen, ich mache mich jetzt mal mit meinem Fahrrad Richtung Taunus und übernachte da irgendwo am Feldberg. Ja, aber eigentlich wäre doch eine coole Geschichte so, wenn du die Berge bei dir in der Gegend einfach mal übers Wochenende mitnimmst. Aber gut, wie du sagst, vielleicht jemand, der ungebunden ist, so wie ich. nee. Gehen wir mal schnell lieber weiter, bevor dieses Thema ausartet. Und zwar wollte ich jetzt als nächstes das Thema Fatbike aufnehmen. Eine coole Geschichte, ich sag mal kurz, die Entstehungsgeschichte ist aus den 80ern und es wurde in Alaska entwickelt. Und ja, wenn man Alaska kennt, dann weiß man wofür. Das Fatbike zeichnet sich dadurch aus, dass es eigentlich, ja, ich sag mal, etwas breiteres Mountainbike ist, aber mit richtig dicken Reifen, damit man schön im Schnee oder auch, wo es heutzutage sehr gerne genutzt wird, auf ja, Sand, also auf, wie heißt, wie sagen wir jetzt, in der Wüste oder sowas fahren kann. Also, da, ich habe halt, wo wir damals in Fuerteventura waren, da konnte man sich das ausleihen, so ein Fatbike, war leider ein bisschen teurer als jetzt normales Mountainbike, also erheblich teurer, also etwas, das Dreifache, glaube ich, gekostet für einen Tag Nutzen. Und ja, da gab es halt auch jede Menge Sandstrecken und so, wo man einfach, ja, denke ich, querfeldein auch fahren konnte und so. Und ich hatte leider noch nicht das Vergnügen, das mal auszutesten, aber es ist bestimmt eine coole Geschichte. Hast du da so Erfahrungen damit oder? Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Nee, auch hier muss ich verneinen. Aber hier muss ich im Gegensatz zu Bikepacking muss ich sagen, dass Fatbikes ist irgendwas, was mich auch gar nicht so richtig reizt. Ne? Also ja, also es ist, nee, ich muss da ja nicht mit jedem Trend irgendwo gehen, weißt du, und alles mitmachen. Aber Ist nicht so mein Ding. Nee. da sagst du was. Also bei der Recherche jetzt hier aber für diesen Podcast, da habe ich auch gedacht, also da macht, da kocht jeder auch so ein bisschen seine eigene Suppe, habe ich so das Gefühl, was es auch für unterschiedliche Bikes gibt. Wir müssen das jetzt auch nicht alles ansprechen, weil viele auch gar nicht jetzt fürs für den Sport an sich jetzt geeignet sind, aber es gab so viele verschiedene Bikes und denke ich mir auch, na okay, das ja, weiß ich nicht, ob alles auch seine Daseinsberechtigung hat. Also. Ja, hat es, würde ich sagen, ja, hat es. Aber weißt du, man muss sich ja nicht für alles interessieren. Es gibt viele coole Sachen da draußen, aber man muss ja jetzt nicht alles selber irgendwie gemacht haben oder selber ausprobiert haben. Also, ja, also brauche ich nicht. Okay, die nächste, dann gehen wir gleich weiter zur nächsten Kategorie und zwar Single Speed bzw. Fixies. Mit denen habe ich bis jetzt fast gar keine Berührung gehabt, außer das eine Mal bei dem Red Race, wo wir da waren. Da habe ich das erste Mal mitbekommen, was überhaupt eigentlich ein Fixie ist. Und ja, dass die Jungs, die da mitfahren, einfach mal den Berg, den Feldberg da mit hochrasen. Das ist schon sehr ambitioniert, aber vielleicht kannst du ein bisschen mehr dazu sagen als ich jetzt. Na, auch hier, genauso wie mit den Fatbikes. Also Fixies ist auch so eine Sparte, mit der ich, die siehst du auch oft in der Stadt, oder halt bei dem Rad Race, aber auch wie Fatbikes ist es auch da ein Fahrrad, was mich jetzt nicht besonders reizt und mit dem ich mich überhaupt nicht auseinandergesetzt habe. Aber ich glaube, da kann unser werte Erdnussbutter-Universum-Kollege Daniel mehr dazu sagen. Genau, der hat uns auch nochmal eine Sprachnachricht geschickt zum Thema Fixie und der wird euch das mal alles ein bisschen näher bringen, da wir es leider ja nicht können. So, viel Spaß! Hallihallo, liebe Freunde aus der Wechselzone und allen, die dort so zuhören. Der liebenswerte, der ebenso liebenswerte wie auch wunderschöne, charmante und stets hilfs- und gesprächsbereite Lukas hat mich gebeten, meine Meinung zu dem wunderschönen Transportmittel Fixie zu erläutern. Und da dachte ich, dadurch, dass ich doch 2 bis 10 Mal pro Woche auf einem sitze, könnte ich mich mal kurz dazu äußern. Tatsächlich vorab muss ich erwähnen, ich bin ja gar nicht so der klassische Berliner Kurier-Fixie-Raser, sondern ich fahre quasi Fixie-Light, was bedeutet, ich habe zwar keine Gangschaltung, habe aber hinten die Möglichkeit, auf ein bewegliches Ritzel zu wechseln, sprich ich habe kein starres Ritzel, was sich immer mitdreht, sondern ich habe zumindest einen Leerlauf, der für mich und mein Sicherheitsgefühl ebenso wie fest installierte Bremsen und Bremszüge sehr, sehr wichtig und ein Kaufkriterium waren. Das heißt, der Hardcore-Fixie-Ultra wird jetzt wahrscheinlich schon wieder ausmachen und sagen, was labert der Mensch da, der hat doch gar keine Ahnung. Ich würde das Ganze aber trotzdem als Fixie betrachten, allein weil mein Fahrrad auch der Marke Fixie ist. Also ist es definitiv ein Fixie. So, eins vorab. Aber warum fahre ich überhaupt Fixie? Tatsächlich habe ich mir das Fahrrad vor, ich glaube, 1,5, 2 Jahren gekauft und bin nach wie vor sehr, sehr zufrieden. Gerade als Stadtfahrrad finde ich es halt unglaublich schön und einfach. Also gerade im Stadtverkehr, dieses ständige Gang hoch und runter schalten, das kann man sich einfach sparen. Das ist einfach etwas, fühlt sich beim Radfahren ein bisschen martialisch an und spätestens an jedem Hüglein in der Stadt, so geht es mir zumindest, überdenkt man seine Kaufentscheidung, selbst jetzt noch von vor 2 Jahren einmal kurz. Aber nichtsdestotrotz macht es einfach einen Heidenspaß, damit durch die Gegend zu pezen. Auch wenn man, ich habe ein Fixie mit Rennradvorbau, also gar nicht den klassischen schmalen Fixie-Lenker, sondern ein Rennradvorbau, ein Rennradlenker. Und die Leute staunen immer nicht schlecht, dass ich dann beim Start an der Ampel immer erstmal aus dem Sattel gehen muss, weil klar, ich habe starrer Gang, relativ hohe Antrittskraft, die erst einmal gefordert ist. Aber wie gesagt, es macht einfach Laune, sich da keine Gedanken mehr über hoch, runterschalten machen zu müssen. Und ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich jetzt auf dem Standardfahrrad sitze, tue ich ja gelegentlich bei diesen Leihbikes, die ab und an in der Stadt rumstehen. Ich schalte da nicht. Ich habe das vollkommen verlernt und für mich ist das auch einfach eine potenzielle Fehlerquelle. Und gerade dieses Wartungsfreundliche, dass ich mir, wenn ich mir schon über Reifenmaterial und Bremsklötze Gedanken machen muss, dass es da kein Wartungspotenzial mehr an der Gangschaltung und kein Rumgestelle und Rumgeschraube mehr gibt, kommt mir doch sehr, sehr entgegen. Nichtsdestotrotz stellt sich dann natürlich die Frage, wie in meinem Fall, wenn man nicht immer nur Stadtverkehr fahren will, sondern das Ganze vielleicht auch mal als Fitnessbike oder so nutzen will, macht das Ganze Sinn? Und da kann ich sagen, je nach Anspruch, je nachdem, wie lange man im Sattel sitzen will, würde ich sagen, schon. Und natürlich, wie das, so das Umland und das Umfeld aussieht. Klar, heftige Bergtouren sind damit jetzt nicht unbedingt drin. Aber ich hatte auch schon Fahrradtouren zwischen 40 und 90 Kilometern, wo dann klar einem irgendwann auch mal der Arsch wehtut, aber dafür kann das Fixie ja nichts, aber die damit auch machbar sind. Man fährt halt relativ konstant immer in derselben Geschwindigkeit, weil so geht es zumindest mir bei dem festen Gang, hat man doch eine Trittfrequenz, die man als angenehm empfindet. Das liegt geschwindigkeitsmäßig bei mir immer irgendwas zwischen 20 und 25 km/h, was glaube ich ganz okay ist für jemanden wie mich, der jetzt kein Rennradsportler ist, sondern einfach neben dem Laufen ab und an mal auf dem Fahrrad sitzt. Und ja, wie gesagt, auch da sind längere Ausfahrten, wenn die Umgebung mitmacht und man nicht gerade den Feldberg hoch muss, durchaus möglich. Und wie gesagt, gerade als Stadtrat möchte ich das Fixie nicht mehr missen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen fürs Fixie-Fahren begeistern. Wenn nicht, selbst schuld und allen Berliner Fahrradkurieren, sie mögen mir bitte verzeihen, weil in euren Augen werde ich sicherlich kein echter Fixie-Fahrer sein. In diesem Sinne, schöne Grüße in die Wechselzone, haut rein und tschüssi! Dankeschön, Daniel, dass du uns da ein bisschen aufgeklärt hast und ich denke, die Leute in Berlin werden dich trotzdem noch mögen. gut, ich habe noch eine Frage, die ja vielleicht auch kleiner Sicherheitsaspekt ist, und zwar Klicks sind ja bei Rennrädern eigentlich heutzutage unerlässlich. Also ich kenne, glaube ich, keinen, der ohne Klicks fährt. Wie verhält sich das deiner Meinung nach bei Mountainbikes oder Offroad an sich, weil es gibt ja auch jetzt wie schon Gravelbikes oder sowas. Findest du das eine Hilfe oder auch ja, ein Stück gefährlich, wenn du jetzt an steile Abfahrten denkst oder so? Nein, also gefährlich überhaupt nicht. Warum denn? Also ich meine, natürlich muss man ja auch mit allem anderen, was man noch nicht so gut kennt. Und wenn man jetzt sich oder wenn man jetzt neu ist beim Radfahren, Mountainbikefahren, wie auch immer, und das erste Mal in die Klickpedale steigt, natürlich ist das ungewohnt. Genauso verhält sich mit einem Triathlon-Aufsatz. Wenn du jetzt das erste Mal ein Triathlon-Zeitfahrrad fährst oder überhaupt einen Aufsatz, dann ist das sehr ungewohnt. Gerade so in Kurvenverhalten und so sind da die Leute ziemlich unsicher. Aber das ist auch alles eine Frage des Trainings und der Übung. Und wenn man weiß jetzt irgendwie, okay, die Dinger sind neu, dann steige ich mal drauf und versuche mal jetzt hier meine Straße vom Haus jetzt einfach mal hoch und runter zu fahren. Ein- und auszuklicken, weißt du, wenn du es paar Mal gemacht hast, dann hast du es schnell drin. Ja, dann nimmt man kleinere Touren und schaut, wie sich es da verhält. Kann ich es an der Ampel? Kann ich irgendwie an den gefährlichen Stellen raus? Nee, also gefährlich würde ich nicht sagen. Es ist einfach die Frage, wie geht man halt mit dem Thema um, ne? Wenn man jetzt sich neue Klickpedale drauf macht und jetzt dann direkt irgendwie irgendwelche Berge runterdonnert damit, ohne das jetzt vorher ausprobiert zu haben, dann ist man irgendwo auch selber schuld. Wenn man dann auf der Nase landet oder an der Ampel, wenn man schon da irgendwie aus den Klickpedalen nicht raus kann. Ja, das ist alles eine Frage des Trainings Ja, ich und hätte der halt jetzt auch so Übung. ein bisschen an Mountainbike gedacht, weil es ja beim Mountainbike leichter geht, dass man sich hinlegt, als jetzt, sag ich mal, beim Rennrad. Ja. Also das wäre jetzt. Ja, bedingt. Also, auch hier, ne? Also je nachdem, wer, also wie und so weiter. Ich habe auch schon Leute von Rennradfahren sehen in Situationen, wo ich mir gedacht habe, wie geht das denn? Und dann wiederum gibt es ja Situationen, da hast du gar keinen Einfluss drauf. Ne? Das Ja. ist einfach so und da liegst du auf der Nase, so schnell kannst du gar nicht gucken. Ja, beides gibt's. Aber wenn ich mir jetzt bei irgendwas unsicher bin, und das gilt grundsätzlich für alle anderen Sachen auch, die man neu macht, egal ob ich jetzt ein Powergel nehme, Neopren an, ausziehen oder halt Klickpedale ein- und ausklicken, muss man vorher alles geübt haben und dann klappt das schon. Ja, da hast du recht. Vielleicht mal ein paar kurze Runden in der Nähe vom eigenen Haus fahren, wo man sich auskennt, ist vielleicht mal besser. Wo du das mit dem Triathlon-Aufsatz mal gesagt hast, da hast du auch recht. Also ich habe das auch mal ausprobiert und das war sehr ungewohnt. Und da war ich auch froh, wenn man nur ein paar Meter damit gefahren ist erstmal und langsam sich dran gewöhnt, ein bisschen länger damit zu fahren. Ja. Du hattest vorhin schon mal das Thema Pflege angesprochen. Jetzt, sagen wir mal, bei Fixies und so ist es halt ein bisschen, sollte man ein bisschen mehr drauf achten als, allgemein sollte man drauf achten, aber Fixies brauchen halt mehr Pflege als jetzt andere Fahrräder. Fullies meinst du? Meine ich doch. Wie komme ich zu Fixies? Daniel Fullies, hat jetzt einen, genau. Ja. Hat der Fixies. Bei Fullies. Erzähl mal. Nein, das ist jetzt nicht nur, also grundsätzlich, ich würde sagen, grundsätzlich, ist das Thema Pflege auch so eine Sache. Ne? Also ich habe ja jetzt von unserem Stammhörer und dem werten Thomas auch mich gerade heute drüber unterhalten und da hat er mir jetzt auch diesbezüglich so ein paar Sachen geschildert, die er in den Wechselzonen gesehen hat. Ne? Dass jetzt zum Beispiel Leute, die zu Wettkampf kommen, mit dem Fahrrad erstmal in ein Servicezelt reingehen. Ne, um was weiß ich, irgendwelchen Teile auswechseln oder einen Platten wegmachen oder wenn der Platten jetzt natürlich gerade passiert ist, dann ist das so. Aber da hat er natürlich eine berechtigte Frage gestellt, wenn ich jetzt zum Wettkampf gehe, warum gehe ich als erstes in ein Servicezelt, um da jetzt irgendwie mein Fahrrad zu reparieren oder irgendwelche Teile irgendwie nachziehen oder sonstiges? Warum kümmere ich mich nicht im Vorfeld darum? Genauso verhält er sich zum Beispiel mit zum Beispiel eine dreckige, schmierige Kette oder an sich ein dreckiges Fahrrad. Solche Geschichten halt. Ne? Daran erkennst du schon, wenn du jetzt einfach durch die Wechselzone bei meinem Triathlon durchläufst, erkennst du schon, okay, wer kümmert sich um sein Fahrrad und wer nicht. Ne? Das sieht man einfach auf den ersten Blick schon, wenn man sich die Fahrräder anschaut. Und wenn du dich um dein Fahrrad kümmerst, dann hast du länger was davon. Das ist einfach so. Ne? Das sollte jeder wissen. Ich meine, das eigene Auto wäscht man auch regelmäßig, ne? Im Winter dann auch erst recht, ne? Wegen den ganzen Salz und so weiter. Und genauso verhält sich auch mit dem Fahrrad, wenn man jetzt irgendwie durch, Mountainbike, schlammige Strecke fährt oder auch mit Rennrad. Beim schlechten Wetter, dann gehört sich das, dass der im Anschluss gewaschen wird. Nicht erst eine Woche später oder so, wo es alles schon eingetrocknet und eingezogen ist, sondern wirklich tatsächlich danach, nach der Einheit, nach der Ausfahrt. Und da gibt es vielleicht so ein paar Punkte. Das Wichtigste würde ich sagen, was ich zum Beispiel früher oft gemacht habe, ich habe mein Rennrad oder mein Mountainbike schnell mit einem Hochdruckstrahler abgespritzt, abgewaschen, geht natürlich super schnell, aber was ich halt nicht bedacht habe und was ich halt zugesteckt bekommen habe, ist, dass das nicht gut ist, denn der Wasserstrahl, der dringt auch in Lagerdichtung und da kann das Wasser nicht mehr ablaufen, ne? Und dadurch verliert das Fett seine Eigenschaften und das Ganze wird dann halt nach und nach zerstört, zersetzt. Na, deshalb, man sollte da schon irgendwie einen Eimer mit Schwamm oder eine Bürste haben oder einen Lappen. Das ist so das, was ich mir jetzt so in den Laufe der letzten Jahre mal so eingeeignet habe. Ich weiß nicht, fallen dir irgendwelche Geschichten? Bist du derjenige, der regelmäßig dein Fahrrad putzt oder eher schludert? Also in letzter Zeit habe ich eher ein bisschen geschludert mit dem Mountainbike. Ja, du fährst ja jetzt momentan nicht. Aber ich sag mal, dieses Jahr bin ich ja schon ein, zwei Mal gefahren und trotzdem, danach habe ich es jetzt nicht mehr gewaschen und so, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass an dem Fahrrad mir jetzt auch nicht mehr so viel liegt wie vielleicht früher. Ist ja auch so, denke ich mal, so eine Zeitgeschichte. Am Anfang putzt man halt ein bisschen mehr als später dann halt, gell? So ist es halt manchmal. Aber leider ist das so, ja, das stimmt. Aber das, was du mit dem Hochdruckstrahler gesagt, das wusste ich selber gar nicht, von daher. Ja, ich hab lange Zeit habe ich, weil das halt schneller geht. Und oft hast du ja bei Mountainbike-Wettkämpfen gerade ist das oft der Fall, dass da auch so ein Hochdruckstrahler steht und da hast du so eine Schlange, wie jetzt irgendwo auf dem Dixie-Klo und da stehen die Leute mit den Fahrrädern und spritzen schnell sein Fahrrad ab, geht ja auch ganz schnell. Und ja, und es ist halt auf Dauer, ist halt nicht, das kann man mal machen, ne? Aber ich würde das jetzt nicht grundsätzlich machen. Ne? Und was ich jetzt zum Beispiel beim Xterra in Frankreich gesehen habe, in Gérardmer, ist, dass die Leute nach dem Wettkampf samt Fahrrad rein ins Wasser sind, in den See und haben den da so geputzt. Die haben das Fahrrad da komplett drunter getaucht und anschließend da jetzt irgendwie mit einem Waschlappen nochmal abgewaschen. Ja, das habe ich vorher auch noch nie gesehen. Ja, das ist interessant, aber gut, wenn es vielleicht einer macht, machen es die anderen Lemminge auch. Ja, ein wichtiges Thema wäre auch zum Beispiel die Kette. Ne, dass man halt regelmäßig die Kette überprüfen sollte, ne, ob die Kette jetzt irgendwie auch stramm ist, ne, die Kette sollte man auch regelmäßig sauber machen, ne, schön sich drum kümmern, einfetten, ja, das sollte auf jeden Fall wichtig sein. Und der dritte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, der jetzt auch wichtig ist, finde ich, ist, dass man zum Beispiel jetzt, wenn man am Fahrrad irgendwo über den Winter stehen hat, ne, die meisten haben es irgendwo im Keller stehen, dass wenn das Rad auf dem Boden steht, dadurch verändert sich der Rundlauf der Reifen. Deshalb sollte man eher ein Fahrrad auf einen Ständer irgendwo stellen oder halt irgendwo aufhängen. Mhm. Denn ja, die Reifen, die leiden halt darunter, ne? Ja gut, aber da hast du auf jeden Fall recht, muss ich dir recht geben. Ich habe das selber schon mal gelernt, aber am Auto, weil ich hatte früher Saisonkennzeichen und da hat man mir auch gesagt, du musst das Auto aufbocken, weil sonst die Reifen an einer Stelle, wo sie halt draufstehen, so Risse und so bekommen, weil sie nur an dieser Stelle stehen, anstatt zu bewegen. Ja. So ein Reifen, egal jetzt vom Fahrrad oder vom Auto, der will ja bewegt werden, der will ja geknetet werden. Ne. Das fehlt dem Reifen dann. Und wenn er dann wirklich eine lange Zeit, wie ein halbes Jahr, nur auf einer Stelle steht, dann ist es natürlich sehr kontraproduktiv und ja, geht halt auch alles irgendwann ins Geld, wenn man ständig neue Mäntel und Reifen kaufen muss. Ja. Genau, das wäre so das Wichtigste, was mir jetzt so dazu einfällt. Ne? Also man muss jetzt daraus keine Wissenschaft machen, aber so ein bisschen Pflege sollte man dem Fahrrad schon geben, ja. Ja, und so Ständer sind ja heutzutage auch relativ günstig zu haben. Ja. Judy, ich würde das damit abschließen. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde und kommen zu unseren Moment, bevor wir, nochmal eine kurze Ankündigung, ja, du bist ja sehr, sehr schnell, du peitschst ja hier die Sau durchs Dorf, keine Zeit. Du musst zur Arbeit, ich weiß, das war so unser Einstieg, so kannst du Radfahren, ja. Wir planen auf jeden Fall in der Zukunft nochmal, ja, weitere Folge oder Folgen, eine Folge hätte ich gerne noch, ja. Genau, also eine Folge machen wir noch und da geht's, ja, wir bereiten beide verschiedene Themen vor und von meiner Seite aus geht's dann halt dann mehr um das Thema Training, da werden wir uns dem etwas widmen. Wie gestaltet man Training auf dem Fahrrad, ja, und so weiter und so fort. So als kleine Teaser. Okay. Ist der Grund so bei dir? Der ist bei mir, ja. Okay, gut, dann jetzt aber zu den Strava-Athleten, denn es waren jede Menge Athleten unterwegs. Ja, leg los. Okay, dann fange ich an mit der Irina Haub und ich mache auch gleich den Christian S. noch dazu, denn die waren bei Flörsheimer Lebenslauf 10 Kilometer unterwegs und ich glaube, die beiden sind zusammengelaufen. Denn, ja, der Chris hat die Irina gepaced. Okay, gut, dass du das weißt. Ja, ja, steht auch bei Strava. Okay. In den Kommentaren. Das habe ich jetzt nicht durchgelesen, aber okay, dann weißt du wenigstens einer, was unsere Starbucks-Athleten machen. Auf jeden Fall sind sie 38, 16 bzw. 38, 18, aber ich glaube, die sind schon zusammen ins Ziel gekommen. Also von daher auf 10 Kilometer, fantastische Zeit. Also kann ich nicht mithalten. Ja, auf jeden Fall. Der Chris, der ist ja richtig gut drauf. Der hat ja schon, glaube ich, letztes Wochenende, ne, hat er irgendwie einen guten Fünfer geballert. Genau, also der ist auf jeden Fall ja, gut drauf, gerade so auf diesen Strecken 10 Kilometer, also 5 Kilometer bis 10 Kilometer, da reiste gut ab, also beziehungsweise liefert gut ab, wollte ich eher sagen. Und ja, nicht schlecht, Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Genau, dann mache ich weiter mit dem André Schlosser, der jetzt auch irgendwie oft unterwegs ist. Den meine ich, hatten wir doch jetzt auch jetzt vor kurzem. Also auf jeden Fall hatte an dem, lass mich mal gucken, es war ein 20-Kilometer-Wettkampf. Leider hat er jetzt nicht geschrieben, wo. Ich bin gerade bei Strava. Ne, er steht nur 20-Kilometer-Wettkampf. Den hatte in 1,28 netto beendet. Und auch da gab es ein paar Kommentare. Und zwar hatte zweiten Platz gesamt um ersten M40 belegt eigentlich. Aber es wurde leider die Bruttozeit gewertet. Und da hat irgendwie den Start verpennt und kam dementsprechend irgendwie etwas später ins Ziel. Und ja, Oder er stand weiter hinten, weiß man ja auch nicht. Also, ja, es steht nur, also ich lese mal vor, was er geschrieben hat. Also eigentlich Platz 2 gesamt und erst der M40, aber leider wurde die Bruttozeit gewertet, hatte 2 Stunden 30 2:30 Vorsprung, dadurch, dass ich den Start verpennt habe. Okay. Genau. Und ja, natürlich jetzt sehr bitter. Aber Ja. trotzdem, André, gut, hast einen super Wettkampf abgeliefert und im Endeffekt, ja, der Nettozeit nach bist du jetzt weiter, das zählt. Genau. Von meiner Seite aus Glückwunsch. Dann mache ich mal weiter mit dem Frank Winzer. Der ist beim 15. Eilenrieder-Rennen in Hannover gestartet, am Halbmarathon, mit 1,30. Ja, der Frank Winzer, dritte Woche in Folge bei uns in Strava Ja. gewesen. Die letzten 2 Wochen hat er schon mal zwei gute Triathlons über die Bühne gebracht, jetzt über den Halbmarathon in einer sehr guten Zeit von 1:30. Frank, Glückwunsch, bist gut drauf. Ja, haus gut einen raus. Ja, ich habe, wo ich den Namen vorgelesen habe, sicher. Irgendwie kennen, irgendwie kommen wir mir bekannt vor. Okay. Ja, in den letzten Wochen kommen viele, viele immer wieder. So auch der nächste, Genau. ein Athlet von mir, der gute Patrick Quint, war bei dem Kölner Halbmarathon. Das Ganze war, ja, mehr oder weniger, sage ich mal, ein Tempodauerlauf, ja, wir wollten einfach mal gucken, ne, was ist momentan so drauf. Also was hat er drauf und was ist Was ist so drin? drin? Was ist drin für den kommenden Frankfurt-Marathon, auf den er sich vorbereitet? 1:34:03 am Ende, mit dem er sehr zufrieden ist. Ja, bin ich auch. Glückwunsch. Ja, schauen wir mal. Ja, auch von meiner Seite aus Glückwunsch und ich weiß nicht, ob wir es so groß haben, so glaube ich noch nicht thematisiert, aber wir sind ja auch am Frankfurt Marathon dabei als Staffel und dann sehen wir uns ja. Und Genau, ja, falls der noch. Patrick, der weiß das. Ich bin Ja. mit ihm in regen Kontakt und Ja, als Athlet wäre das auch nicht, ein Trainerathlet wäre es auch schlecht, wenn nicht. wenn Aber nicht, ja, genau. falls andere auch uns sehen, könnt ihr gerne auf uns zukommen. Da mache ich mal weiter und zwar auch mit einem, der letzte Woche auch schon dabei war, und zwar der Ja. Beutus, der beim Sportcheck Stadtlauf Berlin einen Halbmarathon gemacht hat. Dieser Sportcheck Stadtlauf ist so eine Serie, habe ich gesehen. Die Ja, ist gibt's ja auch selber. Die gibt es ja in ja, jeder großen Stadt, gibt es den, ja. genau. Die ist er in 1,46 ist er den Halbmarathon gelaufen. 1:43. Nee, sorry, 1:46. Sorry, Ein sorry. Ich bin jetzt, 46,33, ja, genau, bin jetzt zu du weit. Ich bin zu warst beim weit. nächsten und Ja, aber jetzt. man kann vielleicht direkt in Ludwig, den guten Ludwig, mit reinnehmen, den Ludwig Reichelsdorfer. Der war auch nämlich beim Sportcheck Stadtlauf in Berlin und hat ihn in 1:16:57 beendet. Heavy, krass. Siebter Platz gesamt und zweiter Platz in der Altersklasse. Ich glaube, bei diesen Sportcheck-Stadtläufen, da nehmen Tausende von Läufern dran teil. Siebter Platz ist schon ziemlich heavy. Ja. Der Mann ist ja richtig schnell. Genau. Dann hätten wir noch den Daniel, also nicht den von Laufen Liebe Erdnussbutter, bei dem steht hier Daniel sportinsight.de. Der war auch bei demselben Lauf dabei in Ja, genau. 1,43, 23. Genau. Genau. Ja, auch Glückwunsch hierzu. Ja. Starke Leistung. Dann gab es ja hier bei mir im Umland von Gießen den Landparklauf, auch ein Lauf, den es schon hier länger gibt, der sehr beliebt ist hier im Gießener Umfeld. Der Patrick hat an dem 30-Kilometer-Lauf teilgenommen, hat das Ganze in 2 Stunden 34 und 22 Sekunden über die Bühne gebracht. Glückwunsch, Patrick. Der war ja auch letzte Woche schon unterwegs bei einem Run-and-Roll Lauf in Gießen in der Innenstadt. Stimmt, stimmt, Ja. stimmt. Ja, die Jungs bei uns im Club sind alle sehr untriebig. Ja, es ist ja aber auch ja, so die Zeit, ne? Also das ist jetzt Wettkampfmonate, ja. Wettkampfmonate, ne? Es geht ja auch Richtung Marathon, also Herbstmarathons, und der eine oder andere nimmt ja auf jeden Fall nochmal die kürzeren Distanzen mit. Es wird wohl auch nicht weniger in den nächsten Wochen. Ich mache jetzt mal weiter mit dem Marco Tremser, den ich bei dem habe ich gesehen, der ist am 22.08. bei uns in den Strava Club eingetreten. Wir haben jetzt den 29.08. und in der Zeit hat er zwei Wettkämpfe gemacht. Den ersten war der dritte Einzelzeitfahren am Flughafen in Schwesing. Da ist er 19. geworden mit 1,18,06 für 82 Kilometer. Ja. Und dann hat er Und noch mal die Zeitfahrserie Nord gemacht. das Oder? gehört, Nee, ach nee, Quatsch, das gehört dazu. Okay, das steht hier ein bisschen komisch geschrieben. Okay. also Der er ist der ist 16. Gesamt in der Zeitfahrserie Nord. genau in Also diese, okay, es war er ja nimmt die, nach einer ganzen Serie teil. genau, es war ja die dritte der dritte Wettkampf von vier. Also eins steht noch aus. Momentan ist er halt 16. in dieser Zeitfahrserie Nord. Und er hatte beim Triathlon in Wandrup die Staffel gemacht. Da war er der Radfahrer. 20 Kilometer ist er in 27 Minuten 05 und die Staffel hat einen Platz 2 belegt. Ja, Glückwunsch dazu. Ja, okay, der Marco scheint ein richtig guter Radfahrer zu sein. Ja. Vielleicht gefällt ihm unser Thema heute. Wobei, wenn er so ein guter Radfahrer ist, viel Fahrrad fährt, dann ja, kommt da vielleicht heute nicht viel Neues. Ja, hat es wahrscheinlich eher gelangweilt. Gut, machst du weiter? Jo, der Marcel, ja, der hat ja natürlich auch ziemlich heftiges Wochenende hinter sich. Der hat ja Samstag, Sonntag zwei Wettkämpfe ziemlich gut über die Bühne gebracht, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar am Samstag war der bei dem Vulcano Race im Wacha. Das ist ein 12 Kilometer Berglauf. Dort hat er den dritten Platz gemacht, also dritten Gesamtplatz in 55,37. Und Tag darauf war der beim Burgwald-Marathon, ja, beim Burgwald-Ultramarathon muss man wohl sagen, 52 Kilometer in 4 Stunden 18 und 35 Minuten. Und dort hatte, da steht zwar jetzt hier nicht, Moment, lass mich mal ganz kurz bei Strava gemacht, und hatte nämlich auch jetzt irgendwie den dritten gemacht, oder? Oder zumindest kam er aufs Treppchen. So, jetzt muss ich das nochmal vollständigkeitshalber nachprüfen. Ich kann ja mal in der Zwischenzeit sagen, dass Ja. die Claudia Maria Wittfort den 12. EN-Bürgermeisterlauf und Wandertag, da gab es fünf Etappen, da hat sie, ja, laut den Bildern bei Strava, hat sie drei mit einer Gruppe gemacht, also drei von fünf. Es waren 34 Kilometer und die sind sie in 5 Stunden und 9 Minuten gewandert und gelaufen. Ja, genau. So, jetzt habe ich den Marcel. Der hat natürlich hat er Plätzchen, also Treppchen auch bei diesem Lauf erreicht. Platz 3 gesamt und erster in seiner Altersklasse. Also, Marcel, bist echt gut drauf, echt heftig, Hut ab, Glückwunsch. Ja, der Marcel, der ist auf jeden Fall auch beim Vulkantrail dabei, über die Marathonstrecke. Ja, das dürfte was werden, Marcel. Ja, auch Glückwunsch von mir. Ich wollte gerade fragen, der war doch letztes Jahr, war der auch da, aber er hat nicht dran teilgenommen, gell? Genau, er war krank. Seine Frau hat daran teilgenommen, er war krank. Ja, da dürfte ich ihn kennenlernen nach meinem Marathon. Ja, ein sehr cooler, angenehmer Typ. Gut, jetzt habe ich hier zwei stehen, und zwar einmal den Henning. Der war bei der Löwenherz-Tour dabei. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt. Es war anscheinend ein Mehrtagesrennen. Ja, das war eine ganze Woche. Also die Löwenherz-Tour ist eine Tour von dem Club Friends for Life. Und das ist, ja, das sind Menschen mit und ohne Behinderung zusammen eine Tour über ganz Deutschland gefahren. Und zwar, da gibt es, vielleicht verlinken wir das mal, da gibt es auf der Seite Friends for Life Extremsport, eine Zeitung, Bericht dazu. Die sind deutschlandweit gefahren, und zwar im Umriss vom Herzen. Also am Ende hat das Ganze ein Herz ergeben. So war die Streckenführung. Ja, cool. Start und Ende war in Braunschweig. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Kilometer insgesamt. Also hat auf jeden Fall deutlich über 1000 Kilometer die ganze Tour gehabt. Ja, also schon richtig heftige Tour. Haben alle gut bewältigt. Ich habe kurz mit Henning Kontakt gehabt in den letzten Tagen. Der ist geschafft, aber glücklich. Das glaube ich. Auf jeden Fall auch eine coole Idee, das mit dem Herzen, muss ich sagen. Ja, können wir gern verlinken. Ich habe mir das schon mal Deshalb aufgeschrieben. Löwenherztour. Ja, danke. Wie gesagt, ich habe mir das mal aufgeschrieben. Ich werde das verlinken. Ihr könnt da gerne mal drauf gehen und euch da mal schlau machen, was er genau gemacht hat. Der nächste, bei dem ich nicht genau weiß, wie er das gemacht hat oder was er da gemacht hat, war der Florian Mähre. Der hat den Ragnar Wattenmeer gemacht. Das war, ich habe bei der Veranstalter auf der Seite mal geguckt, das war ein Mehrtagesrennen. Und bei Strava standen irgendwie 3 von 3, aber es hätten irgendwie nochmal 2 mehr sein sollen, irgendwie so. Also ich weiß nicht genau, was er da gemacht hat, aber er war da, ja. Also die Ragnar Rally, wie sie sich nennt, ist gerade in Amerika, in den Staaten sehr, sehr populär, sehr bekannt. Ich muss sagen, ich wusste gar nicht, dass das in Deutschland stattfindet. Auf jeden Fall, ja, ist das so ein Staffel-Event. Genau. Da steht ja auch bei ihm, bei Strava Ragnar Rally Wattenmeer 4 von 3. Ja, da hat er irgendwie so ein Part übernommen über 10 Kilometer. Ja, bestimmt eine coole Geschichte, aber ja, viel mehr weiß ich jetzt auch jetzt nicht dazu zu sagen. Gut, kannst du jetzt den Carsten nochmal machen? Dann sind wir Der schon fast Carsten durch. Jünger hat bei dem knappen Mann mitgemacht über die Olympische. Olympische Distanz, genau. Hat fürs Schwimmen 31 Minuten gebraucht, fürs Biken 1 Stunde 8 und fürs Laufen 48 Minuten, für gesamt 2 Stunden 32. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, auch Glückwunsch von mir, und ich mache unseren letzten Athleten. Es sollte wieder das Highlight werden, und zwar der Matthias Fischer hat den Ironman 70.3 Zell am See gemacht. Dazu muss man aber sagen, es wurde ein Swim and Run Wettkampf draus, weil die Straßen durch Schneefall wurden der Radpart gecancelt, und ja, es gab halt nur das Swim, und danach sind sie nochmal gelaufen. Das war es dann. Und für die Distanz Swim hat er 44 Minuten gebraucht, und fürs Laufen vom Halbmarathon 1 Stunde 55 und 45 Minuten, insgesamt 2 Stunden 47 20 unterwegs gewesen. Ja, sehr kuriose Geschichte, finde ich, da Ist schon krass, ja. mitten im Sommer da mit dem Schneefall, aber gut, ist halt Österreich, ja. Genau. Ja, das war's. Also es waren einige Athleten, also momentan ist gut was los auf der Wettkampfebene. Genau. Gut, hast du noch was Nein, zu dem also Thema? außer, dass wir jetzt gerne nochmal wiederholen, ja, dass wir uns über jede iTunes-Rezension freuen, und gerne auch ja, vor allem über Facebook für Anregungen, Vorschläge, Kritik immer offen sind. Schickt uns gerne mal Nachrichten. Ja, wir freuen uns. Ja, wir haben auch einen Spreadshirt-Shop, falls ihr da noch mal ein bisschen unser Logo nach außen tragen wollt, gern auch da. Könnt auch gerne bei Instagram noch mal ein Like bei uns da lassen. Da posten wir auch mehr oder weniger regelmäßig ein paar Bilderchen. Genau. Ich habe noch zum Abschluss des Themas, habe ich mir noch aufgeschrieben, um ein Bike sich vielleicht ein bisschen günstiger zu holen, empfehle ich euch mal Jobrad. Macht euch da mal schlau. Es ist gar keine schlechte Idee, wenn eure Firma sowas anbietet, vielleicht darüber zu machen. Also ich persönlich finde es sehr interessant und bei mir in der Firma sind sie momentan dran, das vielleicht durchzuboxen, da die Nachfrage sehr groß war. Und ja, wenn es durch ist, würde ich das auf jeden Fall machen. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, finde ich auch. Okay. Gut, okay, alles klar. Dann bis schön weiterlaufen. Ja. Und bis dann. Tschüssi. Ciao.